Das Schicksal ist eigenartig mit mir umgesprungen. Wie oft bin ich um Haaresbreite dem Tod entronnen. Im vorigen Krieg, in den Freikorpskämpfen, bei Arbeitsunfällen, bei dem Unfall 1941 auf der Autobahn, 1942, als der schwere Hengst auf mich stürzte, bei den Luftangriffen. Wie oft gab ich dafür mein Leben keinen Pfifferling mehr. Und doch kam ich überall durch. Das Zerbrechen der Giftfiole vor der Verhaftung. Überall hat mich das Schicksal vor dem Tod bewahrt, um mich jetzt so schändlich umzubringen. Wie beneide ich meine Kameraden, die einen ehrlichen Soldatentod sterben durften. Ich war unbewusst ein Rad in der großen Vernichtungsmaschine des Dritten Reiches geworden. Die Maschine ist zerschlagen, der Motor untergegangen und ich muss mit. Die Welt verlangt es. Ich, Rudolf Höss, Kommandant von Auschwitz, will im Folgenden versuchen, über mein innerstes Leben Rechenschaft abzulegen. Ich will versuchen, aus der Erinnerung wirklichkeitsgetreu alle wesentlichen Vorgänge, alle Höhen und Tiefen meines psychischen Lebens und Erlebens wiederzugeben. Der Kommandant. Die Aufzeichnungen des SS-Obersturmbannführers Rudolf Höss. Von Jörg Ammann. Bis zu meinem 6. Lebensjahr wohnten wir ziemlich außerhalb der Stadt Baden-Baden. In der weiteren Umgebung des Hauses befanden sich nur einzelne Bauerngehöfte. Spielgefährten hatte ich in dieser Zeit gar nicht. Die Kinder der Nachbarn waren alle viel älter. So hatte es mir der ganz in der Nähe beginnende große Wald mit den hohen Schwarzwaldtannen besonders angetan. Doch die meiste Zeit verbrachte ich in den Ställen der Bauern. Wenn man mich suchte, sah man zuerst in die Ställe. Besonders die Pferde hatten es mir angetan. Ich konnte gar nicht genug tun an Streicheln, Erzählen und Leckerbissen anbieten. War mir Putzzeug erreichbar, so machte ich mich sofort ans Striegeln und Bürsten. Ich war und wurde Einzelgänger. Am liebsten spielte oder beschäftigte ich mich allein und unbeobachtet. Auch hatte ich einen unwiderstehlichen Hang zum Wasser. Ich musste immerzu waschen und baden. Was nur irgend möglich, wurde von mir gewaschen oder gebadet. Im Bad oder auch im Bach, der durch unseren Garten floss. In mein 7. Lebensjahr fiel unsere Umsiedlung in die Nähe von Mannheim. Wir wohnten wiederum außerhalb der Stadt. Zum Geburtstag bekam ich meinen Hans. Ein kohlschwarzes Pony mit blitzenden Augen und langer Mähne. Ich war fast außer mir vor Freude. Ich hatte meinen Kameraden gefunden. Am liebsten zog ich mit ihm in den großen Hartwald, wo wir ganz für uns waren, wo wir stundenlang reiten konnten, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Doch der Ernst des Lebens, die Schule, begann. Ich lernte eifrig, machte möglichst schnell meine Hausarbeiten, um viel freie Zeit für mein Herumstreichen mit Hans zu haben. Meine Eltern ließen mich gewähren. Durch das Gelübde meines Vaters, wonach ich Geistlicher werden sollte, stand mein Lebensberuf fest vorgezeichnet. Meine ganze Erziehung war darauf abgestellt. Ich wurde von meinem Vater nach strengen militärischen Grundsätzen schon von klein auf zu einem festen Pflichtbewusstsein erzogen. Dazu die tief religiöse Atmosphäre in unserer Familie. Mein Vater war fanatischer Katholik. So oft es ihm seine Zeit erlaubte, fuhr er mit mir zu all den Wallfahrtsstätten und Gnadenorten meiner Heimat, sowohl nach Einsiedeln in der Schweiz wie nach Lourdes in Frankreich. Inbrünstig erflehte er den Segen des Himmels für mich, dass ich dereinst ein gottbegnadeter Priester würde. Ich nahm es mit meinen religiösen Pflichten sehr ernst und betete in wahrhaft kindlichem Ernst und war sehr eifrig als Ministrant tätig. Für mich stand fest, dass ich unbedingt Missionar würde und dann ins dunkelste Afrika, möglichst mitten in den finstersten Urwald käme. Mein Vater achtete besonders darauf, dass ich alle seine Anordnungen und Wünsche peinlichst befolgte. Zwischen meinen Eltern bestand ein gütiges, liebevolles Verhältnis voll Achtung und gegenseitigem Verstehen. Doch habe ich nie erlebt, dass sie zueinander zärtlich waren. Während meine 2 um 4 beziehungsweise 6 Jahre jüngeren Schwestern sehr anschmiegsam und stets um die Mutter waren, lehnte ich jeden Zärtlichkeitsbeweis schon von frühester Jugend an strikt ab, zum steten Bedauern meiner Mutter, aller Tanten und Verwandten. Ein Händedruck und einige sparsame Dankesworte waren das Äußerste, was man von mir erwarten konnte. Ich machte alles mit mir selbst ab. Liebe, Elternliebe, brachte ich nicht für sie auf. Woran das lag, ist mir nicht erklärlich. Ich ließ mir nichts gefallen und setzte mich immer durch. Darin war ich unerbittlich und bei meinen Klassenkameraden gefürchtet. Mein einziger Vertrauter war mein Hans. Und der verstand mich, nach meiner Ansicht. In mein 13. Lebensjahr fällt ein Ereignis, das ich als Einbruch in meine von mir so ernst genommene religiöse Welt bezeichnen muss. Bei der üblichen Rauferei um den Vortritt in die Turnhalle stieß ich einen Klassenkameraden unbeabsichtigt die Treppe hinunter. Dabei brach er sich einen Fußknöchel und ich wurde mit 2 Stunden Karzer bestraft. Das war an einem Samstagvormittag. Nachmittags ging ich, wie immer jede Woche, zur Beichte und berichtete auch diesen Vorfall treu und brav. Zu Hause sagte ich aber nichts darüber, um den Eltern den Sonntag nicht zu verderben. Am Abend war mein Beichtvater, der ein guter Freund meines Vaters war, bei uns zu Gast. Und am anderen Morgen wurde ich von meinem Vater wegen besagtem Vorfall zur Rede gestellt und bestraft, weil ich ihm dies nicht gleich gemeldet hatte. Ich war völlig niedergeschmettert. Nicht wegen der Strafe, sondern wegen des unerhörten Vertrauensbruches meines Beichtvaters. Mein Vertrauen zum geheiligten Priesterstand war zerbrochen. Und Zweifel begannen sich in mir zu regen. Die tiefe, wahrhafte, kindliche Gläubigkeit war zerbrochen. Im darauffolgenden Jahr, ich war 14, starb plötzlich mein Vater. Es brach der Krieg aus. Ich bekam von meiner Mutter auf mein dauerndes Drängeln die Erlaubnis, dass ich mich als Helfer beim Roten Kreuz melden durfte. Ich sehe noch die blutdurchtränkten Kopf- und Armverbände, die blut- und lehmverschmierten Uniformen in den Lazaretten. Noch höre ich das unterdrückte Stöhnen beim Verladen auf die in der Eile dazu hergerichteten Straßenbahnwagen. Ich lief dazwischen herum und verteilte Essen, Erfrischungen und Liebesgaben. Auch sah ich Sterbende und Tote. Eigenartig war das Gefühl, das mich dabei durchschauerte. Doch vermag ich das heute nicht mehr genau zu beschreiben. Mein ganzes Sinnen und Trachten in dieser Zeit galt nur dem Soldatwerden. Zumindest diesen Krieg nicht versäumen. Meine Mutter war machtlos demgegenüber. 1916 gelang es mir mit Hilfe eines Rittmeisters, den ich im Lazarett kennengelernt hatte, im Regiment, in dem Vater und Großvater auch gedient hatten, unterzutauchen und nach kurzer heimlicher Ausbildung an die Front zu kommen. Ohne Wissen meiner lieben Mutter, die ich nicht mehr sehen sollte. Sie starb 1917. Die Fahrt und der Ritt nach der weit entfernten Irakfront brachten neue Eindrücke genug für mich, den noch nicht 16-Jährigen. Genau erinnerlich ist mir das erste Gefecht, mein erstes Zusammentreffen mit dem Feind. Kurz nach unserem Eintreffen an der Front wurden wir einer türkischen Division zugeteilt. Noch während unserer Einweisung griff der Engländer, es waren Neuseeländer und Inder, an und die Türken liefen, als es ernst wurde, davon. Und wir kleines deutsches Häuflein lagen allein im Wüstensand zwischen den Felsbrocken und Ruinenresten ehemaliger blühender Kulturen und mussten uns unserer Haut wehren. Ein Kamerad nach dem anderen fiel durch Verwundung aus. Mein Nächstliegender gab auf einmal keine Antwort mehr, als ich ihn anrief. Als ich mich nach ihm umschaute, blutete er aus einer großen Schädelwunde und war schon tot. Mich packte das Grauen. Wäre ich allein gewesen, wäre ich bestimmt auch davongelaufen wie die Türken. Ich hatte bisher noch nicht einen Schuss abgegeben, nur voller Angst nach den langsam immer näher kommenden Indern gesehen. Einer sprang gerade hinter einem Steinhaufen vor. Ich sehe ihn heute noch vor mir, ein großer, breiter Mann mit hervorstechendem schwarzen Bart. Einen Moment zögerte ich noch. Dann riss ich durch und sah voll Zittern, wie der Inder im Sprung vornüber sank und sich nicht mehr rührte. Mein erster Toter. Der Bann war gebrochen. Ich schoss nun weiter Schuss um Schuss, wie man es mir beigebracht hatte. Aus dem vor Angst zitternden, der Mutter entlaufenen Schulbuben des ersten Gefechts wurde in den nächsten Jahren ein zäher, rauer Soldat. Mit 17 Jahren Unteroffizier, der jüngste des Heeres und am Ende des Krieges mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Meine ganze Verwandtschaft bestürmte mich nun nach der Heimkehr, dass ich sofort in ein Priesterseminar gehen müsste, um die richtige Umgebung und Vorbereitung für meinen vorgezeichneten Beruf zu finden. Mein Onkel, der auch mein Vormund war, wollte mich dazu zwingen, indem er mir sagte, für die Ausbildung in einem anderen Beruf würde er kein Geld hergeben, da meine Eltern den Priesterberuf für mich ausersehen hätten. Der elterliche Hausstand war aufgelöst, meine beiden Schwestern besuchten Klosterschulen. Voller Zorn über die Eigenmächtigkeit der Verwandten und voll Gram um meine verlorene Heimat, erklärte ich ihm kurz und bündig, dass ich nicht Geistlicher werden würde, verzichtete auf meinen Vermögensanteil zugunsten meiner Schwestern und lehnte alle weiteren Bemühungen meiner Verwandten strikt ab. Ich würde mich schon allein durch die Welt schlagen können. Ohne Verabschiedung verließ ich das verwandtschaftliche Haus und fuhr am anderen Tag nach Ostpreußen, um mich bei einem Freiwilligenkorps nach dem Baltikum zu melden. So war plötzlich mein Berufsproblem gelöst und ich wurde wieder Soldat. Ich fand wieder eine Heimat, ein Geborgensein in der Kameradschaft der Kameraden. Seltsam, ich, der Einzelgänger, der all das innere Erleben, all das Aufrührende mit sich selbst abmachen musste, fühlte mich stets hingezogen zu einer Kameradschaft, in der sich einer auf den anderen in der Not und Gefahr unbedingt verlassen konnte. Die Kämpfe gegen die bolschewistischen Truppen waren von einer Wildheit und Verbissenheit, wie ich sie weder vorher im Weltkrieg noch nachher in all den Freikorpskämpfen erlebt habe. Eine eigentliche Front gab es kaum. Der Feind war überall. Unzählige Male sah ich die grauenhaften Bilder mit den ausgebrannten Hütten und den verkohlten oder abgeschmorten Leichen von Frauen und Kindern. Ich glaubte damals, dass es eine Steigerung menschlichen Vernichtungswahns nicht mehr geben kann. Da die Republik das Vorhandensein von Freikorps leugnen musste, konnte sie auch Verbrechen, die in den Reihen dieser Verbände begangen wurden, wie Waffendiebstähle, Verrat militärischer Geheimnisse, Landesverrat und so weiter, nicht verfolgen, nicht ahnden. Es entstand so in den Freikorps nach alten deutschen Vorbildern das Fehmegericht. Jeglicher Verrat wurde mit dem Tod bestraft. Es sind so viele Verräter gerichtet worden. Doch nur wenige Fälle wurden bekannt und nur in vereinzelten Fällen konnten die Täter gefasst und vom Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik abgeurteilt werden. So war auch mein Fall zustande gekommen, indem ich zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Wir hatten einen Verräter totgeschlagen. Da aller Wahrscheinlichkeit nach kein deutsches Gericht ihn verurteilt haben würde, richteten wir ihn nach einem ungeschriebenen Gesetz, das wir uns aus der Not der Zeit geboren selbst gegeben hatten. Ich brauche nicht zu betonen, dass ich mit dem Tod des Verräters einverstanden war. Schon in den ersten Tagen meiner Strafverbüßung wurde ich mir über meine Lage eindeutig klar. Ich kam zur Selbstbesinnung. Bisher hatte ich so in den Tag hineingelebt, hatte das Leben genommen, wie es sich mir bot, ohne mir Gedanken ernsthafter Art um meine Zukunft zu machen. Nun hatte ich Muße genug, über mein bisheriges Leben nachzudenken, meine Fehler und Schwächen zu erkennen und mich auf ein späteres, inhaltsreicheres Leben vorzubereiten. Für Geschichte, Rassenkunde und Vererbungslehre interessierte ich mich besonders und beschäftigte mich damit am liebsten. Nach Verlauf von 2 Jahren, die ich ohne besondere Vorfälle in der immer und immer gleichbleibenden Weise verbracht hatte, überfiel mich auf einmal ein eigenartiger Zustand. Ich wurde sehr gereizt, nervös und aufgeregt. Wie ein wildes Tier raste ich in meiner Zelle hin und her. Ich wollte beten, brachte aber nur ein trauriges Angstgestammel zusammen. Ich hatte das Beten verlernt. Ich fand den Weg zu Gott nicht mehr. Bitterste Vorwürfe machte ich mir, weil ich dem Willen meiner Eltern nicht gefolgt, nicht geistlicher geworden war. Ich sah oft in den Stunden geistiger Erregung meine Eltern leibhaftig vor mir und sprach mit ihnen, als wenn ich noch in ihrer Obhut wäre. Dachte an alles Mögliche, nur nicht an eine Entlassung. Und sie kam über Nacht. Es kam fast aus dem Stegreif eine politische Amnestie zustande und mit vielen anderen wurde auch ich frei. Nach 6 Jahren wieder dem Leben geschenkt. Gleich nach meiner Entlassung aus dem Zuchthaus nahm ich Verbindung mit den Artamanen auf. Es war eine Gemeinschaft junger, volksbewusster Menschen, die zu einer gesunden, harten, aber naturgemäßen Lebensweise auf dem Lande zurückfinden wollten, ganz zum Boden zurückkehren, aus dem ihre Vorfahren hervorgegangen waren. Zum Lebensquell des deutschen Volkes, zur gesunden bäuerlichen Siedlung. Das war auch mein Weg, mein lang gesuchtes Ziel. Schon in den ersten Tagen lernte ich da meine zukünftige Frau kennen, die, von den gleichen Idealen beseelt, den Weg zu den Artamanen gefunden hatte. Schon beim ersten Sehen stand unsere Zusammengehörigkeit beiderseits unverbrüchlich fest. Wir heirateten, sobald dies möglich war, um gemeinsam unser hartes Leben, das wir uns freiwillig aus innerster Überzeugung erwählt hatten, anzupacken. Klar sahen wir beide den langen, schweren, mühseligen Weg zu unserem Ziel. Nichts sollte uns davon abbringen. Es kam anders. 3 unserer Kinder waren schon geboren, für den neuen Morgen, für die neue Zukunft. Bald sollte uns das Land zugewiesen werden. Die persönliche Aufforderung Himmlers im Juni 1934, in die aktive SS zu gehen, in die Wachtruppe eines Konzentrationslagers, sie sollte mich abbringen von meinem bisher so sicher und zielbewusst gegangenen Weg. Ich kam nach Dachau, wurde wieder Rekrut mit allen Freuden und Leiden, wurde selbst Ausbilder. Genauer innerlich ist mir die erste Prügelstrafe, die ich im Lager sah. Mich durchlief es kalt und heiß, als die Schreierei begann. Ja, der ganze Vorgang ließ mich schaudern. Eine Erklärung hierfür kann ich nicht finden. Ich vermag es beim besten Willen nicht zu sagen. Ich habe meinen Dienst gewissenhaft und aufmerksam zu aller Zufriedenheit stets erfüllt. Äußerlich kalt, ja steinern, aber innerlich zutiefst erregt, stand ich bei den Tatortbesichtigungen, bei Selbstmorden, bei Erschießungen auf der Flucht, bei denen ich wohl erkennen konnte, ob gemacht oder wirklich, bei Arbeitsunfällen, bei den in den Draht gegangenen, bei den gerichtlichen Leichenschauen, im Sezierraum, bei den Prügelstrafen, bei den Strafmaßnahmen, die SS-Oberführer Loritz anordnete, bei seinen Strafarbeiten, bei seinem Strafvollzug. Durch meine steinerne Maske war er fest überzeugt, dass er mich nicht hart machen brauchte, wie er es mit Vorliebe bei SS-Männern tat, die ihm zu weich erschienen. Und hier beginnt eigentlich meine Schuld. Damals hätte ich zum Reichsführer SS gehen und ihm erklären müssen, dass ich für den Dienst an einem Konzentrationslager nicht geeignet wäre, weil ich zu viel Mitleid mit den Häftlingen hätte. Ich brachte den Mut dazu nicht auf, weil ich mich nicht bloßstellen wollte, weil ich meine Weichheit nicht eingestehen wollte, weil ich zu eigensinnig war, um einzugestehen, dass ich einen verkehrten Weg gegangen war. Ich war freiwillig zur aktiven SS gegangen. Der schwarze Rock war mir zu lieb geworden, als dass ich ihn so wieder ausziehen wollte. Wohl gewöhnte ich mich an all das Unabänderliche im Konzentrationslager, doch nie stumpfte ich ab gegenüber menschlicher Not. Gesehen und empfunden habe ich sie immer. Doch musste ich über sie hinweggehen, weil ich nicht weich sein durfte. Ich wollte als hart verschrien sein um nicht als weich zu gelten. Es kam der Krieg und mit ihm die große Wende im Leben der Konzentrationslager. Ich kam nach Sachsenhausen als Adjutant. Am ersten Kriegstage hielt der Inspekteur der Konzentrationslager Eike eine Ansprache. Darin betonte er, dass jetzt die harten Gesetze des Krieges ihr Recht verlangten. Die SS habe nun die Aufgabe, den Staat Adolf Hitlers vor allem im Innern vor jeder Gefahr zu schützen. Jeder nun auftauchende Gegner des Staates, jeder Saboteur am Kriege sei zu vernichten. Die SS habe jetzt zu zeigen, dass ihre harte Erziehung in Friedenszeiten richtig war. Am selben Abend wurde die erste Exekution des Krieges in Sachsenhausen durchgeführt. Ein Kommunist, der in den Junkerswerken in Dessau sich geweigert hatte, Luftschutzarbeiten durchzuführen. Als Adjutant war ich Führer des Kommandaturstabes und hatte die Exekution zu organisieren. Ich suchte mir schnell drei ältere, ruhige Unterführer des Stabes zusammen, unterrichtete sie über das Bevorstehende, belehrte sie über das Verhalten und den Ablauf. In der Sandgrube auf dem Industriehof wurde schnell ein Pfahl eingegraben. Und schon kamen auch die Wagen angefahren. Der Kommandant bedeutete dem Verurteilten, dass er sich an den Pfahl zu stellen hätte. Ich führte ihn hin. Ruhig stellte er sich bereit. Ich trat zurück und gab den Feuerbefehl. Er sank in sich zusammen. Und ich gab ihm den Fangschuss. Der Arzt stellte drei Herzdurchschüsse fest. Alle die Führer, die bei der Exekution zugegen waren, saßen anschließend noch eine Weile im Casino. Eigenartigerweise kam aber keine rechte Unterhaltung zustande. Fast Tag für Tag musste ich nun mit meinem Exekutionskommando antreten. Wie verschieden war doch das in den Tod gehen. Die Bibelforscher in einer eigenartigen, verklärten Stimmung, in dem felsenfesten Bewusstsein, nun in das Reich Jehovas eingehen zu dürfen. Die Berufsverbrecher zynisch, frech, tobend, aber innerlich doch zitternd vor dem großen Ungewissen. Mit aller Gewalt wehrten sie sich dagegen. Da war ich heilfroh, den Feuerbefehl geben zu können. Die Saboteure fest, gefasst und ruhig sich in ihr Schicksal fügend. Ein Fall ging mir besonders nahe. Ein SS-Führer, Stapo-Beamter, mit dem ich viel zu tun hatte, wurde plötzlich eines Nachts gebracht zur sofortigen Exekution. Den Tag vorher hatten wir noch in unserem Casino zusammengesessen und uns auch über die Exekutionen unterhalten. Und nun war er selbst dran und ich musste den Befehl durchführen. Wie ich ruhig den Feuerbefehl geben konnte, ist mir heute noch nicht fassbar. Die drei Männer, die schossen, wussten nicht, wen sie erschießen mussten und es war gut so. Vielleicht hätten sie doch gezittert. Vor innerer Erregung konnte ich kaum meine Pistole zum Fangschuss an die Schläfe setzen. Aber doch konnte ich mich so zusammenreißen, dass die Anwesenden nichts Auffälliges wahrnahmen. Beispiele nur, ein kleiner Ausschnitt aus dem reichlich bunten Leben in einem Konzentrationslager. Und Eike predigte weiter vom noch härter werden. Selbst die nächsten Angehörigen muss ein SS-Mann vernichten können, wenn sie sich gegen den Staat oder die Idee Adolf Hitlers vergingen. Es gibt nur eines, was Gültigkeit hat, der Befehl. Das stand als Vordruck über seinen Briefen. Als nun die Einrichtung von Auschwitz akut wurde, brauchte man nicht lange nach einem Kommandanten zu suchen. Das war weit ab, das lag da hinten in Polen. Dort konnte der unbequeme Höss seine Arbeitswut nach Herzenslust austoben. Das war die Meinung Glücks, des Inspekteurs Konzentrationslager. Unter diesen Vorzeichen trat ich in meine neue Aufgabe. So wurde ich Kommandant des neu zu errichtenden Quarantänelagers Auschwitz. Die Aufgabe war nicht leicht. Ich sollte in kürzester Zeit aus dem bestehenden, zwar gebäudemäßig gut erhaltenen, aber vollständig verwahrlosten und von Ungeziefer wimmelnden Komplex ein Durchgangslager für 10.000 Häftlinge schaffen. Es ist viel leichter, ein Lager völlig neu zu errichten, als aus einem für ein Konzentrationslager unzweckmäßigen Konglomerat von Gebäuden und Baracken ohne große baulichen Veränderungen schnellstens etwas Brauchbares zu schaffen. Auschwitz sollte eine gewaltige Häftlingsrüstungszentrale werden. Und für all dies war ich nun einzig und allein verantwortlich. Aus nichts und mit nichts schnellstens etwas Ungeheures aufzubauen. Das Hauptkontingent stellten bis Anfang 1942 die polnischen Häftlinge. Sie wussten alle, dass sie zumindest für die Dauer des Krieges im Konzentrationslager verbleiben mussten. Dass Deutschland den Krieg verlieren würde, glaubten auch die meisten, nach Stalingrad wohl alle. Es war also so gesehen in dieser Richtung für sie kein Grund zum Verzweifeln. Es fragte sich nur, wer hatte das Glück, die Haft zu überstehen? All das Bangen vor den Zufälligkeiten, die täglich jeden treffen konnten. Er konnte durch Seuchen, denen sein physischer Zustand nicht mehr gewachsen war, hinweggerafft werden. Er konnte ebenso unvermutet in Verbindung mit einer Widerstandsbewegung vor das Standgericht gebracht und zum Tode verurteilt werden. Er konnte als Repressalie liquidiert werden. Das nächste große Kontingent waren die russischen Kriegsgefangenen, die das Kriegsgefangenenlager Birkenau aufbauen sollten. Sie kamen aus dem schlesischen Wehrmachtskriegsgefangenenlager Lahmsdorf, in einem völlig heruntergekommenen Zustand. Sie waren in wochenlangen Fußmärschen dorthin gebracht worden, unterwegs gab es kaum Verpflegung, bei den Marschpausen wurden sie einfach auf die nächstliegenden Felder geführt und fraßen da, wie das Vieh, alles nur Genießbare. Mit diesen oft sich kaum aufrecht haltenden Gefangenen sollte ich nun das Kriegsgefangenenlager Birkenau aufbauen. Willig zur Arbeit waren sie, aber sie konnten vor Entkräftung nichts leisten. Sie starben wie die Fliegen dahin. Ich sah unzählige sterben, während sie Rüben, Kartoffeln schluckten. Ganz schlimm wurde es während der Schlammperioden 41-42. Kälte konnten sie noch eher vertragen, aber die Nässe, das nicht mehr trocken werden, noch dazu in den halbfertigen, primitiven, schnell zusammengeschmierten Steinbaracken im Anfang von Birkenau, tat das Übrige, um die Todesziffer ständig steigen zu lassen. Die Fälle von Kannibalismus waren in Birkenau nicht selten. Ich selbst fand einen Russen zwischen den Ziegelsteinhaufen liegend, dem der Leib mit einem stumpfen Gegenstand aufgerissen war und dem die Leber fehlte. Sie schlugen sich gegenseitig tot, um zu Essbarem zu gelangen. Es waren keine Menschen mehr. Sie waren Tiere geworden, nur noch auf Nahrungssuche aus. Von den über 10.000 russischen Kriegsgefangenen, die die Hauptarbeitskraft für den Aufbau des Kriegsgefangenenlagers Birkenau darstellen sollten, waren bis zum Sommer 42 nur noch wenige hundert am Leben. Dieser Rest war dann die Auslese. Im Sommer 1942, glaube ich, gelang diesem Rest ein Massenausbruch. Ein großer Teil wurde dabei erschossen. Das nächstfolgende Kontingent stellten die Zigeuner. Der Reichsführer SS wollte die beiden großen Hauptstämme unbedingt erhalten wissen. Die Bezeichnung der Stämme ist mir nicht mehr geläufig. Nach seiner Ansicht waren sie Nachfahren der indogermanischen Urvölker in direkter Linie und hatten sich in Art und Brauchtum noch ziemlich rein erhalten. Sie sollten nun zu Forschungszwecken alle erfasst, genau registriert und unter Denkmalschutz gestellt werden. Bis August 1944 blieben dann noch ca. 4000 Zigeuner übrig, die in die Gaskammern gehen mussten. Es war nicht leicht, sie hineinzubekommen. Ich möchte betonen, ich selbst habe persönlich nie Juden gehasst. Sie waren für mich zwar die Feinde unseres Volkes, sie waren aber deswegen für mich gleich den anderen Häftlingen und ebenso zu behandeln. Ich habe da nie einen Unterschied gemacht. Im Übrigen ist mir das Gefühl Hass nicht eigen. Aber ich weiß, was Hass ist und wie er aussieht. Ich habe ihn gesehen. Als der Reichsführer SS seinen ursprünglichen Judenvernichtungsbefehl von 1941, nachdem alle Juden ausnahmslos zu vernichten waren, dahin abänderte, dass die Arbeitsfähigen für die Rüstungsindustrie heranzuziehen seien, wurde Auschwitz Judenlager. Ein Judensammellager in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß. Während die inhaftierten Juden der früheren Jahre doch damit rechneten, dass sie eines Tages wieder entlassen würden und dadurch die Schwere der Haft ihnen doch viel leichter wurde, gab es für die Auschwitzer Juden in dieser Hinsicht keine Hoffnung mehr. Sie wussten ausnahmslos, dass sie zum Tode verurteilt waren, dass sie nur so lang am Leben blieben, wie sie arbeiten konnten. Das Gros machte sich auch keine Hoffnung auf eine Änderung ihres traurigen Loses. Sie waren Fatalisten. Geduldig und stumpf ließen sie all das Elend, die Not und die Qual der Haft über sich ergehen. Die Aussichtslosigkeit, dem vorauszusehenden Ende zu entgehen, ließ sie psychisch an ihrer Umwelt teilnahmslos werden. Ich behaupte fest, nach dem, was ich beobachtet habe, die hohe Sterblichkeit der Juden war nicht nur durch die für die meisten schwere, ungewohnte Arbeit, durch die unzureichende Ernährung, die vollgepresste Unterkunft und all die anderen Widrigkeiten und Missstände des Lagerlebens bedingt, sondern hauptsächlich und entscheidend durch den psychischen Zustand. Bei den jüdischen Frauen war dies noch viel deutlicher festzustellen. Sie verfielen noch viel rascher als die Männer. Obwohl doch die Frauen nach meinen Beobachtungen psychisch wie physisch im Allgemeinen viel zäher und ausdauernder sind als die Männer. Wenn die Frauen einmal einen gewissen Nullpunkt erreicht hatten, ließen sie sich vollkommen gehen. Als vollkommen willenlose Gespenster wandten sie durch die Gegend, mussten von den anderen überall hingeschoben werden, bis sie dann eines Tages still hinübergingen. Es wurde mir seit meiner Verhaftung wiederholt gesagt, dass ich diesen Befehl hätte ablehnen, ja, dass ich Himmler hätte über den Haufen schießen können. So etwas war einfach ganz unmöglich. Seine Person als Reichsführer SS war unantastbar. Seine grundsätzlichen Befehle im Namen des Führers waren heilig. An denen gab es keine Überlegungen, keine Auslegungen, keine Deutungen. Was der Führer befahl, beziehungsweise für uns sein ihm nächststehender der Reichsführer SS, war immer richtig. Im Sommer 1941, den genauen Zeitpunkt vermag ich nicht anzugeben, wurde ich plötzlich zum Reichsführer SS nach Berlin befohlen, und zwar direkt durch seine Adjutantur. Entgegen seinen sonstigen Gepflogenheiten eröffnete er mir ohne Beisein eines Adjutanten dem Sinne nach Folgendes: Der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Die bestehenden Vernichtungsstellen im Osten sind nicht in der Lage, die beabsichtigten großen Aktionen durchzuführen. Ich habe daher Auschwitz dafür bestimmt. Einmal wegen der günstigen verkehrstechnischen Lage und zweitens lässt sich das dafür dort zu bestimmende Gebiet leicht absperren und tarnen. Sie haben nun diese Aufgabe durchzuführen. Es ist eine harte und schwere Arbeit, die den Einsatz der ganzen Person erfordert, ohne Rücksicht auf etwa entstehende Schwierigkeiten. Nähere Einzelheiten erfahren Sie durch Sturmbannführer Eichmann vom Reichssicherheitshauptamt, der in nächster Zeit zu Ihnen kommt. Sie haben über diesen Befehl strengstes Stillschweigen, selbst Ihren Vorgesetzten gegenüber, zu bewahren. Die Juden sind die ewigen Feinde des deutschen Volkes und müssen ausgerottet werden. Gelingt es uns jetzt nicht, die biologischen Grundlagen des Judentums zu zerstören, so werden einst die Juden das deutsche Volk vernichten. Ich fuhr sofort nach Auschwitz zurück. Kurze Zeit danach kam Eichmann zu mir. Er weihte mich in die Pläne der Aktion in den einzelnen Ländern ein. Er nannte mir auch ungefähre Zahlen der zu erwartenden Transporte, die ich aber nicht mehr nennen kann. Wir besprachen weiter die Durchführung der Vernichtung. Es käme nur Gas in Frage, denn durch Erschießen die zu erwartenden Massen zu beseitigen, wäre schlechterdings unmöglich und auch eine zu große Belastung für die SS-Männer, die das durchführen müssten, im Hinblick auf die Frauen und Kinder. In Auschwitz trafen laufend kleinere Transporte Kriegsgefangener ein, die durch Erschießen in der Kiesgrube bei den Monopolgebäuden oder im Hof des Blocks 2 getötet wurden. Gelegentlich einer Dienstreise meinerseits hat mein Vertreter, der Hauptsturmführer Fritsch, aus eigener Initiative Gas zur Vernichtung dieser russischen Kriegsgefangenen verwendet, und zwar derart, dass er die einzelnen im Keller gelegenen Zellen mit den Russen vollstopfte und unter Verwendung von Gasmasken Zyklon B in die Zellen warf, das den sofortigen Tod herbeiführte. Das Gas Zyklon B wurde in Auschwitz durch die Firma Tesch und Stabenow laufend zur Ungezieferbekämpfung verwendet und es lagerte daher immer ein Vorrat dieser Gasbüchsen bei der Verwaltung. Nach meiner Rückkehr meldete er mir dies und beim nächsten Transport wurde wiederum dies Gas benutzt. Beim Einwerfen schrien einige Gas. Darauf ging ein mächtiges Brüllen los und ein Drängen nach den beiden Türen. Diese hielten aber den Druck aus. Wie lange diese Tötung gedauert hat, weiß ich nicht. Doch war eine geraume Weile das Gesummen noch zu vernehmen. Nach mehreren Stunden erst wurde geöffnet und entlüftet. Da sah ich zum ersten Male die Gasleichen in der Menge. Ich muss offen sagen, auf mich wirkte diese Vergasung beruhigend. Nun hatten wir das Gas und auch den Vorgang entdeckt. Vor den Erschießungen graute mir schon immer, wenn ich an die Massen, an die Frauen und Kinder dachte. Ich hatte genug von den Geißelexekutionen, von den Gruppenerschießungen, die vom Reichsführer SS oder Reichssicherheitshauptamt befohlen wurden. Nun war ich doch beruhigt, dass uns allen diese Blutbäder erspart bleiben sollten, dass auch die Opfer bis zum letzten Moment geschont werden konnten. Gerade dies machte mir am meisten Sorge, wenn ich an die Schilderungen Eichmanns von dem Niedermähen der Juden mit den Maschinengewehr und Maschinenpistole durch die Einsatzkommandos dachte. Grauenhafte Szenen sollen sich dabei abgespielt haben. Das Weglaufen von Angeschossenen, das Töten der Verwundeten, vor allem der Frauen und Kinder. Die häufigen Selbstmorde in den Reihen der Einsatzkommandos, die das im Blut warten nicht mehr ertragen konnten. Einige sind auch verrückt geworden. Beim nächsten Besuch Eichmanns berichtete ich ihm über diese Verwendung von Zyklon B. Und wir entschlossen uns, bei der zukünftigen Massenvernichtung dieses Gas zur Anwendung zu bringen. Zu welcher Zeit nun die Judenvernichtung begann, vermag ich nicht mehr anzugeben. Wahrscheinlich noch im September 1941, vielleicht aber auch erst im Januar 1942. Es handelte sich zuerst um Juden aus Ostoberschlesien. Diese Juden wurden durch die Stapo-Leitstelle Katowice verhaftet und in Transporten mit der Bahn auf ein Abstellgleis auf der Westseite der Bahnstrecke Auschwitz-Dziedice gebracht und dort ausgeladen. Soviel ich mich erinnere, waren diese Transporte nie stärker als 1000 Menschen. An der Bahnrampe wurden die Juden von einer Bereitschaft des Lagers von der Stapo übernommen und in zwei Abteilungen durch den Schutzhaftlagerführer zu dem Bunker, wie die Vernichtungsanlage bezeichnet wurde, gebracht. Das Gepäck blieb an der Rampe und wurde dann nach der Sortierstelle Kanada genannt gebracht. Die ganze Arbeit, behilflich sein beim Ausziehen, Füllen des Bunkers, Räumung des Bunkers, Beseitigung der Leichen sowie das Ausschachten und Zuschütten der Massengräber, wurde durch ein besonderes Kommando von Juden durchgeführt, die gesondert untergebracht waren und laut Anordnung Eichmanns nach jeder größeren Aktion ebenfalls vernichtet werden sollten. Das Einwerfen des Gases erfolgte durch die ausgebildeten Desinfektoren. Während es sich im Frühjahr 1942 noch um kleinere Aktionen handelte, verdichteten sich die Transporte während des Sommers und wir waren gezwungen, noch eine weitere Vernichtungsanlage zu schaffen. Es wurde das Bauerngehöft westlich der späteren Krematorien 3 und 4 ausgewählt und hergerichtet. Zur Entkleidung waren beim Bunker 1 2, beim Bunker 2 3 Baracken entstanden. Der Bunker 2 war größer, er fasste ca. 1200 Personen. Der Reichsführer SS sah sich anlässlich seines Besuches im Sommer 1942 den gesamten Vorgang der Vernichtung genau an. Zu der Zeit wurde noch nicht verbrannt. Er hatte nichts zu beanstanden. Kurze Zeit nach dem Reichsführerbesuch kam Standartenführer Blobel von der Dienststelle Eichmann und brachte den Reichsführer SS Befehl, wonach sämtliche Massengräber freizulegen und die Leichen zu verbrennen seien. Ebenso sollte die Asche so beseitigt werden, dass man in späterer Zeit keinerlei Rückschlüsse über die Zahl der Verbrannten ziehen könne. Schon bei den ersten Verbrennungen im Freien zeigte es sich, dass auf die Dauer dies nicht durchzuführen sei. Bei schlechtem Wetter oder starkem Wind trieb der Verbrennungsgeruch viele Kilometer weit und führte dazu, dass die ganze umwohnende Bevölkerung von den Judenverbrennungen sprach. Die beiden großen Krematorien 1 und 2 wurden im Winter 1942-43 gebaut und im Frühjahr 1943 in Betrieb genommen. Sie hatten je 5 Dreikammeröfen und konnten innerhalb 24 Stunden je ca. 2000 Leichen verbrennen. Die Verbrennungskapazität zu steigern war feuerungstechnisch nicht möglich. Sie hatten unterirdisch gelegene Auskleide und Vergasungsräume, die be- und entlüftet werden konnten. Die Leichen wurden durch einen Aufzug zu den oben befindlichen Öfen gebracht. Die Vergasungsräume fassten je 3000 Menschen. Diese Zahlen wurden aber nie erreicht, da die einzelnen Transporte ja nie so stark waren. Die beiden kleineren Krematorien 3 und 4 sollten nach der Berechnung durch die Firma Topf Erfurt je 1500 innerhalb 24 Stunden verbrennen können. Es stellte sich aber bald heraus, dass die leichtere Bauart der Öfen, je 2 Vierkammeröfen, den Anforderungen nicht gewachsen war. Krematorium 3 fiel nach kurzer Zeit gänzlich aus und wurde später überhaupt nicht mehr benutzt. 4 musste wiederholt stillgelegt werden, da nach kurzer Verbrennungsdauer von 4 bis 6 Wochen die Öfen oder der Schornstein ausgebrannt waren. Die provisorische Anlage 1 wurde bei Beginn des Bauabschnitts 3 des Lagers Birkenau abgerissen. Die Anlage 2, später als Freianlage oder Bunker 5 bezeichnet, war bis zuletzt in Betrieb, und zwar als Ausweichmöglichkeit bei Pannen in den Krematorien 1 bis 4. Bei Aktionen mit dichterer Zugfolge wurden die Vergasungen bei Tage in Bunker 5 durchgeführt, die nachts ankommenden Transporte in den Krematorien 1 bis 4. Die Verbrennungsmöglichkeit bei 5 war praktisch fast unbegrenzt, als noch Tag und Nacht verbrannt werden konnte. Die erreichte Zahl innerhalb 24 Stunden an Vergasungen und Verbrennungen war etwas über 9000. Durch die feindliche Lufttätigkeit ab 1944 durfte nachts nicht mehr gebrannt werden. Die Zahl der in Auschwitz zur Vernichtung eingelieferten Juden gab ich in früheren Vernehmungen mit 2,5 Millionen an. Diese Zahl stammt von Eichmann. Ich selbst wusste nie die Gesamtzahl, habe auch keine Anhaltspunkte, um sie wiedergeben zu können. Ich halte die Zahl 2,5 Millionen für viel zu hoch. Die Möglichkeiten der Vernichtung hatten auch in Auschwitz ihre Grenzen. Die Zahlenangaben ehemaliger Häftlinge sind Fantasiegebilde und entbehren jeder Grundlage. Der Vernichtungsvorgang verlief in Auschwitz wie folgt. Die zur Vernichtung bestimmten Juden wurden möglichst ruhig, Männer und Frauen getrennt, zu den Krematorien geführt. Im Auskleideraum wurde ihnen durch die dort beschäftigten Häftlinge des Sonderkommandos in ihrer Sprache gesagt, dass sie hier nun zum Baden und zur Entlausung kämen, dass sie ihre Kleider ordentlich zusammenlegen sollten und vor allem den Platz zu merken hätten, damit sie nach der Entlausung ihre Sachen schnell wiederfinden könnten. Nach der Entkleidung gingen die Juden in die Gaskammer, die mit Brausen und Wasserleitungsröhren versehen, völlig den Eindruck eines Baderaumes machte. Dies ging fast immer ganz ruhig, da die Ängstlichen und das Verhängnis vielleicht Ahnenden von den Häftlingen des Sonderkommandos beruhigt wurden. Auch blieben diese Häftlinge und ein SS-Mann bis zum letzten Moment in der Kammer. Die Tür wurde nun schnell zugeschraubt und das Gas sofort durch die bereitstehenden Desinfektoren in die Einwurfluken, durch die Decke der Gaskammer in einen Luftschacht bis zum Boden geworfen. Dies bewirkte die sofortige Entwicklung des Gases. Durch das Beobachtungsloch in der Tür konnte man sehen, dass die dem Einwurfschacht am nächsten Stehenden sofort tot umfielen. Man kann sagen, dass ungefähr ein Drittel sofort tot war. Die anderen fingen an zu taumeln, zu schreien und nach Luft zu ringen. Das Schreien ging aber bald in ein Röcheln über und in wenigen Minuten lagen alle. Eine halbe Stunde nach Einwurf des Gases wurde die Tür geöffnet und die Entlüftungsanlage eingeschaltet. Es wurde sofort mit dem Herausziehen der Leichen begonnen. Eine körperliche Veränderung konnte man nicht feststellen, weder Verkrampfung noch Verfärbung. Erst nach längerem Liegen, also nach mehreren Stunden, zeigten sich an den Liegestellen die üblichen toten Flecken. Auch waren Verunreinigungen durch Kot selten. Verletzungen irgendeiner Art wurden nicht festgestellt. Die Gesichter zeigten keinerlei Verzerrungen. Den Leichen wurde nun durch das Sonderkommando die Goldzähne entfernt und den Frauen die Haare abgeschnitten. Hiernach wurden sie durch den Aufzug nach oben gebracht, vor die inzwischen angeheizten Öfen. Je nach Körperbeschaffenheit wurden bis zu 3 Leichen in eine Ofenkammer gebracht. Auch die Dauer der Verbrennung war durch die Körperbeschaffenheit bedingt. Es dauerte im Durchschnitt 20 Minuten. Die Asche fiel während des ohne Unterbrechung fortgesetzten Verbrennens durch die Roste und wurde laufend entfernt und zerstampft. Das Aschenmehl wurde mittels Lastwagen zur Weichsel gefahren und dort schaufelweise in die Strömung geworfen, wo es sofort abtrieb und sich auflöste. Nie habe ich erlebt, habe auch nie davon gehört, dass die Häftlinge des Sonderkommandos den zu Vergasenden auch nur das Geringste von dem ihnen Bevorstehenden sagten. Im Gegenteil, sie versuchten alles, um sie zu täuschen, vor allem die Ahnenden zu beruhigen. Viele Frauen versteckten ihre Säuglinge in den Kleiderhaufen. Die vom Sonderkommando passten da ganz besonders auf und redeten der Frau so lange zu, bis sie das Kind mitnahm. Die Frauen glaubten, dass die Desinfektion den Kindern nicht gut täte, daher das Verstecken. Die kleinen Kinder jammerten meist ob des Ungewohnten beim Ausziehen. Ich habe beobachtet, dass Frauen, die ahnten oder wussten, was ihnen bevorstand, mit der Todesangst in den Augen die Kraft noch aufbrachten, mit ihren Kindern zu scherzen, ihnen gut zuzureden. Dann beruhigten sie sich und gingen spielend, sich gegenseitig neckend, ein Spielzeug im Arm, in die Kammern. Ab und zu kam es auch vor, dass Frauen während des Ausziehens plötzlich markerschütternd losschrien, sich die Haare ausrissen und sich wie wahnsinnig gebärdeten. Schnell wurden sie herausgeführt und hinter dem Haus mit dem Kleinkalibergewehr durch Genickschuss getötet. So gab es viele erschütternde Einzelszenen, die allen Anwesenden nahe gingen. Im Frühjahr 1942 gingen Hunderte von blühenden Menschen unter den blühenden Obstbäumen des Bauerngehöfts, meist nichtsahnend, in die Gaskammern, in den Tod. Dies Bild vom Werden und Vergehen steht mir auch jetzt noch genau vor Augen. Ich musste alle Vorgänge mit ansehen. Ich musste, ob Tag oder Nacht, beim Heranschaffen, beim Verbrennen der Leichen zusehen, musste das Zahnausbrechen, das Haare abschneiden, all das Grausige stundenlang mit ansehen. Ich musste selbst bei der grausigen, unheimlichen, gestankverbreitenden Ausgrabung der Massengräber und dem Verbrennen stundenlang dabei stehen. Ich musste auch durch das Guckloch des Gasraumes den Tod selbst ansehen. Ich musste dies alles tun, weil ich derjenige war, auf den alle sahen, weil ich allein zeigen musste, dass ich nicht nur die Befehle erteilte, die Anordnungen traf, sondern auch bereit war, selbst überall dabei zu sein, wie ich es von den von mir dazu Kommandierten verlangen musste. Hatte mich irgendein Vorgang sehr erregt, so war es mir nicht möglich, nach Hause zu meiner Familie zu gehen. Ja, ich muss offen gestehen, diese menschlichen Regungen kamen mir beinahe wie ein Verrat am Führer vor. Ich setzte mich dann aufs Pferd und tobte so die schaurigen Bilder weg. Oder ich ging oft des Nachts durch die Pferdeställe und fand dort bei meinen Lieblingen Beruhigung. Oft kamen mir so Gedanken, wenn ich unsere Kinder glücklich spielen sah, meine Frau mit der Kleinsten überglücklich war. Wie lange wird euer Glück noch dauern? Ja, meine Familie hat es in Auschwitz gut. Jeder Wunsch, den meine Frau, den meine Kinder hatten, wurde erfüllt. Die Kinder konnten frei und ungezwungen leben. Meine Frau hatte ihr Blumenparadies. Die Häftlinge taten alles, um meiner Frau und den Kindern etwas Liebes zu tun, um ihnen eine Aufmerksamkeit zu erweisen. Es wird wohl auch kein ehemaliger Häftling sagen können, dass er je in unserem Haus irgendwie schlecht behandelt worden sei. Meine Frau hätte am liebsten jedem Häftling, der irgendetwas bei uns zu tun hatte, etwas geschenkt. Die Kinder bettelten dauernd bei mir um Zigaretten für die Häftlinge. An den Gärtnern hingen die Kinder besonders. In der ganzen Familie war die Liebe für die Landwirtschaft, besonders für alle Tiere, hervorstechend. Jeden Sonntag musste ich mit allen über die Felder fahren, durch die Ställe gehen, auch die Hundeställe durften nie versäumt werden. Unseren beiden Pferden und dem Fohlen galt die besondere Liebe. Immer hatten auch die Kinder im Garten besonderes Viehzeug, das die Häftlinge angeschleppt brachten, ob Schildkröten oder Marder, ob Katzen oder Eidechsen. Stets gab es etwas Neues, Interessantes im Garten. Oder sie planschten im Sommer im Planschbecken im Garten oder im Flusslauf der Sola. Ihre größte Freude war jedoch, wenn Fati mitbadete. Ich bin nach wie vor Nationalsozialist im Sinne einer Lebensauffassung. Eine Idee, eine Anschauung, der man bald 25 Jahre lang angehangen hat, mit der man verwachsen, mit Leib und Seele verbunden war, lässt man nicht einfach dahinfahren, weil die Verkörperung dieser Idee, der nationalsozialistische Staat, seine Führung falsch, ja verbrecherisch gehandelt haben und weil durch dieses Fehlen, durch dieses Handeln diese Welt zusammenbrach und das gesamte deutsche Volk auf Jahrzehnte hinaus in namenloses Elend gestürzt wurde. Ich kann das nicht. Heute sehe ich auch ein, dass die Judenvernichtung falsch, grundfalsch war. Gerade durch diese Massenvernichtung hat sich Deutschland den Hass der ganzen Welt zugezogen. Dem Antisemitismus war damit gar nicht gedient. Das Judentum ist dadurch seinem Endziel viel näher gekommen. Ich selbst habe nie einen Häftling misshandelt oder gar getötet. Ich habe auch nie Misshandlungen von Seiten meiner Untergebenen geduldet. Wohl wusste ich, dass in Auschwitz Häftlinge von der SS, von Zivilangestellten und nicht zum wenigsten von ihren eigenen Mithäftlingen misshandelt wurden. Ich bin dagegen angegangen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung standen. Ich konnte es nicht unterbinden. Gegen die Bösartigkeit, Schlechtigkeit und Grausamkeit der Einzelnen kann man nicht aufkommen. Es ist dies aber alles in Auschwitz geschehen und ich bin dafür verantwortlich. Denn schon die Lagerordnung sagt, der Lagerkommandant ist für den gesamten Bereich seines Lagers voll verantwortlich. Ich stehe jetzt am Ende meines Lebens. Meine unbändige Liebe zum Vaterland, mein Nationalbewusstsein brachte mich zur NSDAP und zur SS. Die nationalsozialistische Weltanschauung hielt ich für die einzig artgemäße für das deutsche Volk. Die SS war nach meiner Ansicht die tatkräftigste Verfechterin dieser Lebensauffassung und nur sie dazu befähigt, das ganze deutsche Volk allmählich wieder zu einem artgemäßen Leben zurückzuführen. Meine Familie war mein zweites Heiligtum. In ihr bin ich fest verankert. Ihr galt meine stete Sorge um ihre Zukunft. Der Bauernhof sollte die Heimstatt werden. In unseren Kindern sahen wir, meine Frau so wie ich, unseren Lebenszweck. Ihnen eine gute Erziehung für das weitere Leben zuteil werden zu lassen, ihnen eine starke Heimat zu schaffen, sollte unsere Lebensaufgabe sein. So bewegen sich auch jetzt meine Gedanken hauptsächlich nur um meine Familie. Meine Person habe ich abgeschrieben. Darum mache ich mir keine Sorge mehr. Damit bin ich fertig. Aber meine Frau, meine Kinder. Mag die Öffentlichkeit ruhig weiter in mir die blutdürstige Bestie, den grausamen Sadisten, den Millionenmörder sehen. Denn anders kann sich die breite Masse den Kommandanten von Auschwitz gar nicht vorstellen. Sie würde doch nie verstehen, dass der auch ein Herz hatte, dass er nicht schlecht war. Der Kommandant. Die Aufzeichnungen des SS-Obersturmbannführers Rudolf Höss. Von Jörg Ammann. Mit Udo Sammel. Assistenz Nick Hummer. Bearbeitung, Klangdesign und Regie Stefan Weber. Eine Produktion im Auftrag des ORF 2012. Jörg Ammanns Monolog ist ebenfalls unter dem Titel Der Kommandant im Arche Verlag erschienen.